Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in meinem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannungen lösen und so wieder mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zur Verfügung hast. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, Björn hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um den letzten Top-Tipp, um Top-Tipp Nummer 5 von mir für dich für ein stressfreieres Leben. Bevor wir zu diesem Top-Tipp kommen, der ist, lehne dich an einen Baum, hol dir die Energie von einem Baum. Noch einmal eine kurze Erinnerung, der Top-Tipp Nummer 4 von letzter Woche, darum ging es, regelmäßig auch mal die Luft anzuhalten, den Fokus zu verschieben und dann wieder in eine ruhigere, entspanntere Atmung und in ein stressfreies Leben zu kommen. Genau um diesen Fokus geht es jetzt in diesem Thema auch. Denn die Sichtweise wird sich mit deinem Fokus automatisch ändern. Denn du mögst denken am Anfang, du magst denken, was soll ich einen Baum anfassen, angreifen, mich gegen einen Baum lehnen? Was hat dann das mit meiner Entspannung zu tun? Was hat das mit meinem Körper zu tun? Das dachte ich am Anfang auch. Warum solltest du dir das trotzdem anhören? Und warum erzähle ich dir gerade diese Geschichte mit dem Baum? Es geht darum, dass wir unsere Energie steuern, unsere Energie regulieren. Wenn sich das erstmal etwas komplex anhört, habe ich eine kurze Frage an dich. Du kennst sicher auch die Situation, du bist gerade nicht so energiegeladen und dann triffst du eine besondere Person, du unterhältst dich mit ihr 3-4 Minuten. Das sind belanglose Sachen in deiner Sicht, was du dich überhältst. Aber die Unterhaltung ist zu Ende. Ihr geht wieder auseinander und plötzlich danach fühlst du dich energiegeladen, du fühlst dich positiv, du fühlst dich voller Kraft und wieder voll im Leben. Andersherum gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, überlege mal, wann dir das letzte Mal passiert ist. Du warst in einem guten Zustand, du hast dich gut gefühlt, du hast jemanden getroffen, er hat dir erzählt, wie schlecht doch die Welt ist, wie schlecht es ihm geht und wer alles daran schuld ist. Und auch diese Unterhaltung hat nur einige Minuten gedauert und ihr geht wieder auseinander und du fühlst dich nicht mehr energiegeladen. Du hast sozusagen die Energie von dem anderen aufgenommen. Das ist ein Prozess, den wir unbewusst machen. Wir tun uns unbewusst oft dem Energielevel des Gegenübers anpassen. Und dabei geht es noch nicht mal primär darum, über was wir gesprochen haben, sondern es geht darum, wie der Energielevel desjenigen war, mit dem ich gesprochen habe, mit dem ich mich unterhalten habe. Demzufolge kann es passieren, dass du dich mit Leuten auseinandersetzt und dann sehr positiv bist, sehr energiegeladen, dann dass dir aber auch immer wieder Leute begegnen, wo dir praktisch die Energie entzogen wird. Und auch das kann ich dir sagen, gerade diese Energieentziehung, diese Person, sei nicht sauer auf diese Person, die machen das nicht absichtlich. Das heißt, es ist ein Automatismus, dass diese Energie ausgesendet wird und wir haben genauso uns einen Automatismus angewöhnt, dass wir uns diesem Niveau anpassen. Das machen wir alles unbewusst. Wie gesagt, du machst das unbewusst, dass du dich diesem Niveau anpasst und die andere Person macht das im Positiven wie auch im Negativen unbewusst, dass sie dir diese Energie gibt. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt, warum du diese Übung mit dem Baum, die ich dir gleich erklären werde, die ich dir gleich aufzeigen werde, machen solltest. Denn bei Pflanzen ist es anders und bei Bäumen ganz speziell mit der Energie. Der Baum geht nicht hin und gibt dem einen Energie und dem anderen gibt er nicht Energie, sondern er hat ein beständiges Energielevel. Was dazu führt, dass es in beide Seiten funktioniert. Denn manchmal hast du zu viel Energie und bist im Stress, läufst, das Hamsterrad läuft und läuft, dein Kopf läuft, du kommst nicht mehr zu stehen. Und manchmal kann es auch sein, dass du zu wenig Energie hast. Du fühlst dich ausgelaugt, du möchtest dich am liebsten dich gar nicht mehr bewegen, du möchtest von rechts und von links gar nichts mehr wissen, sondern du möchtest einfach nur für dich sein, was aber nicht immer möglich ist. Denn wenn du zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz sitzt und das Gefühl hast, dass du für dich sein müsstest, dass du ausgelaugt bist. Du sitzt da und die Leute kommen trotzdem von rechts und von links und fragen dich was und du musst arbeiten und so weiter. Und dafür, um diesen Ausgleich hinzubekommen, bietet sich ein Baum hervorragend an. Wenn du zu wenig Energie hast in diesem Moment, wird er dir Energie geben. Wenn du zu viel hast und sehr hoch läufst, sehr im Stress drin ist, wird er Energie von dir ziehen, und zwar diese Energie, die du zu viel hast, die dich unruhig macht und die dich auch nicht mehr klar denken lässt, wird er dir abziehen. Wie geht nur diese Technik? Wie funktioniert nur diese Technik mit dem Baum? Eines kann ich dir vorab sagen, es ist eine sehr einfache Technik. Diese ganze Sache mit der Energie, mit hoch und runter, hat sich vielleicht etwas kompliziert jetzt angehört in der Theorie. Aber in der Praxis werde ich dir jetzt zeigen, dass es ganz einfach umzusetzen ist. Kommen wir aber nun zu der Umsetzung, kommen wir nun zu den zwei Varianten, wie du diese Übung machen kannst. Du suchst einen Baum. Idealerweise ist es ein größerer Baum, wo du dich davor stellen kannst und bequem die Hände nach rechts und nach links und dann an den Baum anlegen kannst. Es geht darum, die Hände an den Baum zu legen. Such dir also nicht so ein kleines Bäumchen aus, wo du die Hände um den Stamm bekommst, sondern such dir einen großen Baum aus, wo du zu Anfang auch ungestört bist und lege die rechte Hand an den Baumstamm und die linke Hand an den Baumstamm. Die Blickrichtung geht direkt Richtung Baum. In dieser Position angekommen, musst du nichts weiter machen, außer dich am Anfang einige Male auf die Ein- und Ausatmung zu konzentrieren. Nach einiger Zeit wirst du merken, dass du ein warmes Gefühl in den Händen bekommst. Das heißt, die Energie vom Baum wird über deine Hände abgegeben. Die Energie geht nach unten, sie geht in die Füße und sie fließt dann über die Füße wieder ab. Je öfter du diese Übung machst, desto schneller und desto extremer wirst du das feststellen. Aber auch wenn du die ersten einige Male gar nichts spürst von der Energie, wo sie hinfließt, hast du einen großen Vorteil bei der Übung. Sie wirkt trotzdem, denn die Energie ist da. Es ist nur die Frage, ob du sie am Anfang gleich spürst oder nicht. Aber wie gesagt, selbst wenn du sie nicht spürst, den Effekt wirst du spüren, dass du ruhiger wirst, dass du ausgeglichener wirst. Und wenn du dir nicht sicher bist und denkst, mache ich da jetzt was richtig oder mache ich da irgendwas falsch? Die gute Nachricht, du kannst nichts falsch machen in dieser Übung. Die Aufnahme von der Energie, das Weitergeben, das funktioniert ganz automatisch, weil es in der Natur so vorgesehen ist, ohne dass wir aktiv irgendwas machen. Um deinen Kopf zu beruhigen, kannst du eine Sache noch machen, und zwar während dieser Aktion kannst du auch mal gucken, was mit deiner Atmung passiert. In dem Moment, wo die Atmung ruhiger wird, kannst du sicher sein, dass du genau diesen Punkt getroffen hast. Die Variante 2 ist, dreh dich bitte einmal herum und lege dich gegen den Baumstamm. Stelle dich mit der ganzen Wirbelsäule gegen den Baumstamm. Du kannst die Füße etwas vom Baumstamm wegstellen. Du kannst auch die Knie etwas beugen. Es geht darum, dass du den ganzen Rücken am Baum gelehnt hast und die Beine entspannt hast. Jetzt gibt der Baum nach einer Zeit die Energie ab. Du bekommst die Energie in den Rücken. Du fühlst dich nach kurzer Zeit größer. Es kann auch gut sein, dass du dich auch mal aufrichtest, dass der Brustkorb sich nochmal öffnet und dass im nächsten Schritt dann die Schultern wieder locker nach unten fallen, weil dein gesamter Rücken sich entspannt. Auch bei dieser Variante, du kannst absolut nichts falsch machen. Es ist auch eine Sache, die in der Natur einfach vorgesehen ist. Über den Rücken kommt die Energie nach unten, du entspannst dich und auch hier die gleiche Devise, du kannst nichts falsch machen. Wenn du dir unsicher bist, um den Kopf zu beruhigen, achte auf deine Atmung. Deine Atmung wird ruhiger werden und wenn deine Atmung ruhiger wird, wirst du sehen, dass du noch etwas mehr in die Entspannung hineinkommst. Versuche einmal die beiden Varianten aus. Sei mutig, sei gewillt, deinen Blickwinkel zu verschieben. Die Störfeuer, die immer wieder reinkommen, wo die Gedanken reinkommen, sieht das blöd aus? Was denkt der nebendran? Was ist, wenn mich jetzt einer sieht? Das kann doch gar nicht funktionieren. Diese Gedanken, die kommen alle von deinem Kopf. Denn der Kopf will verhindern, dass du dich entspannst, weil er sich an diese Situation gewöhnt hat und der Kopf mag keine Veränderung. Lass diese Gedanken rein, drück sie nicht weg, beobachte sie einfach und wenn diese Gedanken wieder etwas verstummt sind, dann spüre einfach in dich hinein, dann fühle einfach in dich hinein, denn diese Stimme wird dir sagen, was richtig ist. Und diese Stimme hast auch du in dir und auf diese Stimme hörst du auch immer mehr und mehr. Warum weiß ich das? Ganz einfach, weil du mir jetzt immer noch zuhörst. Es geht um diese Stimme und es geht um diese Verbindung. Wenn du das nicht spüren würdest, würdest du jetzt schon lange nicht mehr zuhören. Dann würdest du das hier alles, was ich sage, als Zeitverschwendung ansehen. Du würdest ausschalten, du würdest weiter auf die Arbeit gehen, du würdest länger im Hamsterrad rummachen, du würdest noch mehr arbeiten, du würdest dich noch mehr stressen. Von daher vertraue auf diese Stimme, vertraue auf dieses Gefühl, lass dich von diesen Störfeuern in dem Kopf, aus dem rationalen Gehirn, der alles, das alles erklären will und alles zu seinen Konditionen, lasse dich davon nicht beeinflussen, nimm es wahr, akzeptiere, dass es da ist, es wird immer da sein, die Frage ist nur, wie sehr lässt du dich davon beeinflussen und du wirst sehen, dass du Stück für Stück immer mehr von dem Kopf in das Gefühl reinkommst und da immer mehr merkst, wie du dich auch selbst stressfreier ernähren kannst, wie du stressfreier leben kannst und wie du auch wieder glücklicher und zufriedener dadurch leben kannst. Das war's für heute. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Die zwei Übungen, die du hast, einmal mit dem Gesicht Richtung Baum, rechts und links die Hände an den Baum legen und die Energie spüren, wie sie von den Handflächen nach unten über die Füße geht, wieder in den Boden. Und die Variante 2, mit dem Rücken an den Baum lehnen, Gewicht nach hinten an den Baum abgehen, die Füße leicht nach vorne, die Knie etwas beugen. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder einige zahlreiche informative Tipps geben, konnte dir auch den Blickwinkel etwas ändern zu der ganzen Sache. Das war nun der 5. Tipp, das heißt, wir kommen zum Ende der Reihe meine 5 Top-Tipps für dich, wie du stressfrei erlebst. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Mein letzter Tipp für dich für heute ist, hör auf dein Herz, akzeptiere, was dein Kopf sagt, aber hör auf dein Herz. Dabei geht es auch darum, wenn du die Tipps dir anguckst, welcher der Tipps momentan der beste für dich ist, mit wem du beginnen solltest, hör da auf dein Herz, setze es einmal um, probiere es eine Zeit lang, fühle die Veränderung, sei dir bewusst, was diese Übungen mit dir machen und ich verspreche dir, wenn du einmal angefangen hast, ist es ganz schwierig, wieder aufzuhören. Alles Gute soweit. Bis zur nächsten Woche. Sei schon gespannt auf das neue Thema. Es gibt eine Überraschung, so viel kann ich schon sagen. Auf Wiedersehen und tschüss, dein Stressminimierer Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald, Björn Uhrig.